So this is Cheesy D'Agostino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino, Stino. Leute, Hände rauf, ihr macht den Rhythmus. Ihr macht den Rhythmus. Cheese, Cheese, Cheese, Cheese, Cheese, Cheese, Cheese, Cheese. So this is your music, music, music, music, music, music, music. And tonight, raise your hands up. Especially for you, the number one from Italy. His music and his life, life, life, life, life, life. Tonight, especially for you, you. Cheech D'Agostino. Enjoy the night. Are you ready? It's Blue Monday. Cheech D'Agostino. Yes. Certo. Freunde, ihr macht den Rhythmus. Die Hände nach oben. Come on. Yes. Let's go. Der Wahnsinn ist, wir haben Montag. Wir haben Montag. Und ganz Österreich ist da. Ich möchte euch schreien hören. Gut. können jetzt durchstarten, durchstarten. Ihr macht die Stimmung. Ja, ready. Und jetzt mach was an. Jetzt geht's los. Und wenn's losgeht, möchte ich euch alle schreien hören. Aber wie? Ready? Raise your hands up! Leute, ihr macht die Stimmung. Man sieht, er freut sich. Er ist gut gelaunt. Und jetzt gehen wir's an. Es feiert jeder mit jeder. It's Blue Monday. DJ Nob. Seine Musik, sein Leben. Ich hab's gesagt, heute feiert jeder. Heute feiert jeder mit. Der Special Guest. Bei diesem Blue Monday, Gigi D'Agostino! Before the night was young, so if you leave me now. diese Nummer kennt aber jeder. Die kennt aber jeder. Bim, bau. Und jetzt möchte ich mal Rhythmus sehen. Rhythmus sehen. Die Hände. Ganz hinten auch. So ist es, wir feiern. Ganz egal, wo ihr seid, jetzt geht's rund. Und jetzt seid ihr dran. Ihr macht den Rhythmus. Hände nach oben, Hände einklatschen. Bimbau, acabaça, arau. A volte il cammino di Gigi D'Agostino percorre anche sentieri sterrati, sterrati, sterrati, sterrati. E quindi è possibile che in alcuni momenti tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, possa ascoltare il rumore delle pietre, delle pietre, delle pietre, delle pietre, calpestate e scalciate da Gigi D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. Raise your hands up! El ritmo, el ritmo. Dai un poco sta cassa. In the mix. In the mix. In the mix. Ihr macht sie Stimmung. Ihr macht sie Stimmung. Das ist ein Wahnsinn. Das System Wahnsinn! Und jetzt alle, alle! So macht Spaß. So macht Spaß. Und ganz Österreich kann euch hören. Ganz Österreich kann euch hören. It's not the final countdown. Wieder, Freunde. Jetzt wollen wir wieder. ja der Hammer. Okay. Ja, ja, Hände nach oben, Hände nach oben! So, Freunde, wir wollen euch feiern sehen. Wir wollen euch feiern sehen. Alle, die schon Stäbchen haben, mal die Stäbchen nach oben! Leute, nur wenn die Hände oben sind, gibt's noch mehr. Also, Hände nach oben! Und jetzt, wir brauchen Bass. Ich möchte die Freunde aus Wien hören. Wo sind die Wiener? Wo ist der Gastgeber? Wo sind die Niederösterreicher? Wo sind die Tiroler? Wo sind die Tiroler? Tiroler sind auch da. Now baby, come on. Einmal geht's noch. habe ich euch nicht vergessen. Wo sind die Freunde aus der Steiermark? Die Steirer! Wir haben euch auch Gäste aus Deutschland. Die deutschen Gäste. Und jetzt möchte ich euch noch einmal alle hören. Wo sind die Österreicher? So, this is your Gigi D'Agostino. El ritmo esta noche. Fiesta grande. Bailamos, cantamos, celebramos esta noche. Chichita. Wie gesagt, Freunde, und all seine Hits kommen noch. Put your hands up in the air. Freunde, alle Hände, alle Hände. Alle. Auch ganz hinten. You are not alone. You've never been alone. che va sfidando. Especially for you. Ritmo House Italia. Your Gigi D'Agostino. On seine Musik. We are one family and one world. And you are not alone. Leute, hier und jetzt. Lasst uns feiern! Lola! Lola! Go West! Go West! And dance! Oh ja! still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. I'll fly with you. So jetzt alle, die mitfliegen. Alle, die mitfliegen, Hände rauf! gentlemen, um mit ihm zu feiern. Cici D'Agostino! La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. Freunde, das ist ein absoluter Top-Hit. Ja, und jetzt wollen wir eure Unterstützung. Alle Hände nach oben, aber jeder. Jeder die Hände rauf. Und jetzt wird mal mitgeklatscht. Schon. Completamente. La mente. Er spielt für euch. Ihr macht die Stimmung. La batteria de la mente. Ricaricata. La batteria de la mente ricaricata è completamente. La batteria de la mente ricaricata. E la batteria Gigi D'Agostino. La batteria de la mente. La batteria è completamente ricaricata. È completamente la mente ricaricata, ricaricata. Completamente la mente ricaricata. È completamente la batteria de la mente ricaricata. La batteria de la mente ricaricata. È completamente. La batteria de la mente ricaricata. Na klar, Freunde, einmal geht's immer noch. Einmal geht's immer noch. Ihr feiert's mit uns! Clap your hands! Yes! Egalicata! La batteria! La batteria! La batteria de la mente. Viel zu leise. Wir wollen euch schreien hören! Da sind sie. Seine Hits. Und jetzt alle! essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi. Di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Also Leute, alle Hände rauf. Ihr macht den Rhythmus, ihr macht den Rhythmus. Aber jeder, es gibt kein Müdesein. Wir brauchen Bass. We wanna dance. everybody do it, everybody do it. Viel zu wenige. Großes Finale! Alle Hände nach oben! Oh, no. il suo nome geniale. Sind auch nicht müde. Tell me what's going on. I'm gonna make it clean. Girl, have you ever seen? Oh, baby. so soll ich eine Party, das nur hier im Millennium. Das ist der absolute Wahnsinn. Brauchen wir mit euch. Ihr macht den Rhythmus. Hände nach oben. ma che insieme no. Mine Pluma and the Family. Yes, of course, I sicher, euer Rhythmus, geht noch mal, Grande Finale, Grande Finale. Es gibt kein müde Bern. Oberösterreich feiert. Niederösterreich feiert. Und es ist ein Wahnsinn. Sind denn die Wiener? Die Wiener feiern! Ist ja klar! Und natürlich feiern auch die Leute aus der Steiermark! Steiermark feiern! It's perfect, it's passion, it's setting me free from all of my sadness, the tears that I've cried. I have spent all of my life waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of the Be a heartbreaker, be a foot shaker, be a peacemaker. Be a heartbreaker, be a foot shaker, be a peacemaker, be a noisemaker. Gigi D'Agostino. Be a heartbreaker, be a foot shaker, be a peacemaker. Be a noisemaker. Gigi D'Agostino. Isso, guarda isso. Gigi D'Agostino. Isso, guarda isso. Gigi D'Agostino. Ready. das war einer seiner allerersten Hits. Bla bla bla. Thank you.